Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 636 an Goethe, Jena, den 9. August 1799. Zu den prosodischen Verbesserungen in den Gedichten gratuliere ich, zu dem letzten Artikel in unserem Schema zur Vollendung gehört unstreitig auch diese Tugend, und der Künstler muss hierin etwas vom Punktierer lernen. Es hat mit der Reinheit des Silbenmaßes die eigene Bewandtnis, dass sie zu einer sinnlichen Darstellung der innern Notwendigkeit des Gedankens dient, da im Gegenteil eine Lizenz gegen das Silbenmaß eine gewisse Willkür fühlbar macht. Aus diesem Gesichtspunkt ist sie ein großes Moment und berührt sich mit den innersten Kunstgesetzen. In Rücksicht auf den jetzigen Zeitmoment muss es jeden, der für den guten Geschmack interessiert ist, freuen, dass Gedichte, welche einen entschiedenen Kunstwert haben, sich auch noch diesem Maßstab unterwerfen, so wird die Mittelmäßigkeit am besten bekämpft, denn sowohl der, welcher kein Talent hat, als korrekte Verse zu machen und bloß für das Ohr arbeitet, als auch der andere, welcher sich für zu original hält, um auf das Metrum den gehörigen Fleiß zu wenden, werden dadurch zum Schweigen gebracht. Weil aber die prosodische Gesetzgebung selbst noch nicht durchaus im Klaren ist, so werden immer bei dem besten Willen streitige Punkte in der Ausführung übrig bleiben, und da Sie einmal über die Sache so viel nachgedacht, so täten Sie vielleicht nicht übel, wenn Sie in einer Vorrede oder wo es schicklich ist, Ihre Grundsätze darüber aussprechen, dass man das für keine bloße Lizenz oder Übertretung halte, was aus Prinzipien geschieht. Der Gedanke, einige Kupfer zu dem Werke zu geben, ist recht gut. Sie können gut bezahlt und folglich auch gut gemacht werden. Aber ich wäre dafür, dass Sie der allgemeinen Neigung so weit nachgäben und keine andere als individuelle Darstellungen wählten. Die Katastrophe der Braut ist sehr passend. Auch aus Alexis und Dora, aus den römischen Elegien und den venezianischen Epigrammen ließen sich Gegenstände wählen, wofür unser Freund Meyer vorzüglich berufen wäre. Ich bin recht verlangend zu erfahren, wie weit Sie, wenn Sie hierher kommen, in diesem Redaktionsgeschäft gelangt sind. Einzelne Streitfragen in Absicht auf das Metrische werden uns angenehm und lehrreich beschäftigen. Nicht weniger verlangend bin ich Ihnen alsdann, auch meine bisherigen Akta vorzulegen, worüber ich selbst noch keine gültige Stimme habe. Lebhaft aber fühle ich mit jedem Tage das Bedürfnis theatralischer Anschauungen und werde mich schlechterdings entschließen müssen, die Wintermonate in Weimar zuzubringen. Die ökonomischen Mittel zur Realisierung dieser Sache sollen mich zunächst beschäftigen. Leben Sie nun recht wohl in Ihrer Einsamkeit. Ob und wann ich meine kleine Reise antrete, kann ich heut noch nicht bestimmen. Die Frau grüßt Sie aufs Beste. SCH